denkst, du bist allein. Und das müsste auch so sein. Keinen anderen Weg siehst du für dich. Die Menschen in der Stadt, du hast sie alle satt. Sie alle lassen dich immer im Stich. Doch glaub mir, alles wird gut. Und bitte verlier niemals den Mut. Das Fenster, aus dem du blicken wirst, ist klar. Bis ans Ende dieser Welt und noch Kilometer weiter folge ich dir Hand in Hand. Bis ans Ende dieser Welt und noch Kilometer weiter folge ich dir Hand in Hand. Ich bin bei dir und glaube mir, alles wird gut. Und bitte verlier niemals den Mut. Das Fenster, aus dem du blicken wirst, ist klar. Bis ans Ende dieser Welt und noch Kilometer weiter. Hand in Hand, bis ans Ende dieser Welt und noch Kilometer weiter. Folgen.